Mit einem Kollegen hat Hyde seine Testpersonen gebeten, ihre Urteile zu begründen. Die meisten betonten, es hätte ein Schaden entstehen können. Im Fall der Geschwister argumentierten sie zum Beispiel, was ist, wenn Julie und Mark doch ein Kind zeugen, das dann an einer Erbkrankheit leidet? Doch Hyde und sein Kollege hatten ihre Beispiele absichtlich so konstruiert, dass Schaden ausgeschlossen war. In den Szenarien muss keiner leiden, niemand wird seiner Freiheit beraubt oder unfair behandelt und selbstverständlich wird kein krankes Kind gezeugt. Typischerweise gaben die Testpersonen irgendwann auf und sagten, ich kann es nicht begründen, aber es fühlt sich falsch an. Hyde nennt diesen Zustand moralische Sprachlosigkeit und zieht zwei Schlüsse daraus, nämlich erstens, dass unsere moralische Intuition nicht aus der Vernunft entspringt, sondern aus den Emotionen. Wir sagen mit Gewissheit, dass Inzest falsch ist. Würde diese Gewissheit aus der Vernunft stammen, müssten wir unser Urteil mit einem allgemeinen Prinzip begründen können. Hyde und andere Psychologen gehen aber noch einen Schritt weiter, indem sie zweitens behaupten, dass nicht nur die wenigen Urteile, in denen es um Tabus geht, auf Emotionen beruhen, sondern vielmehr alle unsere moralischen Überzeugungen. Selbst wenn wir unsere Haltung zu Mord, Einwanderung, Abtreibung oder Steuern ausführlich rational begründen würden, handele es sich dabei nur um nachgereichte Scheinerklärungen. Die Vernunft verhält sich zu den Gefühlen, so Hyde, wie ein Reiter zu einem Elefanten. Der emotionale Dickhäuter bestimmt den Weg und der Reiter redet sich ein, dass er in dieselbe Richtung will, obwohl er keine Kontrolle hat.